Dann, es geht um das Thema finales Universalismus. Ich muss zugeben, ich habe mich darauf gar nicht vorbereitet, weil ich heute Morgen schon spontan eingesprungen bin. Es haben einige Leute gesagt, auf der Party wurde es ein wenig zu wild getrieben, genau. Und ich hoffe dennoch, dass ich nicht ganz unerfahren bin, aber ich habe es mir jetzt nicht nochmal genau in der Folge gelesen, muss ich zugeben. Also da gibt es bestimmt der Anwesende, der am wenigsten weiß. Und unter euch da, wenn ihr Fragen habt, auch wenn sie banal sind, stellt sie an. Guten Tag, mit dem Ganzen von Karl Heinz. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal das Wort dazu. Wir sind besser als wir hier auf dem Hoffen auch. Anknüpfend an die Diskussion gestern, an der Bundesdiskussion, also möchte ich eine kurze Vorbereitung vielleicht machen. Oder vielleicht zuerst mal von meiner Herkunft her. Ich bin in der ganz guten Krise. Wir haben also jetzt seit einiger Zeit eine intensive Diskussion angeführt und das ist zum Teil auch publiziert, was die Frage der Subjektkritik, der Aufklärungskritik angeht. Die Nummer liegt jetzt leider noch nicht publiziert vor. Im Oktober werden wir also speziell zu dem Thema Kreuzzug und Dschihad veröffentlichen, weil es auf Versuch auf verschiedenen Ebenen das Problem des Kulturalismus anzugehen und zu analysieren. Also einerseits die westliche Perspektive und andererseits dann auch Themenfeld Islamismus, also näher und näher versuchen zu beleuchten. Also mein Referat ist jetzt, ist eine komplizierte Form eines Artikels, den ich da publizieren werde. Und vom Titel her, Finale des Universalismus, weist es schon darauf hin, dass es darum geht, den Islamismus in die moderne bürgerliche Form, in die moderne Form, die Form der Moderne einzuordnen, die, jetzt nochmal ein Check auf die Podiumsveranstaltung gestern, also meiner Ansicht nach kommt diese Gegenüberstellung von einerseits Säkularisierung, westliche Werte, Aufklärung und andererseits dann Religion, natürlich dann in Form von Islam, in Anführungszeichen. Es wurde ja kurz angetippt, also auf alle Fälle die Differenz zwischen Islam, islamischer Religiosität und Islamismus zu machen. Das halte ich also in dem Zusammenhang für ganz essentiell. Deswegen essentiell, weil ich denke, dass der Islamismus eigentlich, das ist auch der Inhalt eines Referats, sehr wohl, also historisch einzuordnen ist in die Entwicklung der bürgerlichen Form, vor allem wie sie sich in den letzten 100 und dann spezieller noch in den letzten 50 Jahren in sogenannten islamischen Ländern durchgesetzt hat, als Ideologie und zum Teil auch Staatstragen geworden ist. Ich halte es deswegen für essentiell, weil die Kritik des Kulturalismus, Form des Islamismus, dann auf die moderne bürgerliche Form bezogen werden kann. Und also mit der Kritik des Islamismus gleichzeitig eigentlich Formen moderner bürgerlichen Vergesellschaftung kritisiert werden kann. Ja. Also deswegen der Titel Finale des Universalismus als Quintessenz. Weil die ja so versuchen, den Islamismus in die Bewegung eigentlich der Verallgemeinerung der bürgerlichen Formen, also nationalstaatlicher Formierung, im 20. Jahrhundert darzustellen. Und mit dem Spezifikum Islamismus in Form von terroristischen Netzwerken. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, natürlich jetzt so, es ist zwar durch die Geschichte der Modernisierung, allerdings jetzt dann als Spezifikum der Herausentwicklung von der Entstehung von islamistischen Terrornetzwerken. Wenn ich dann zum Schluss auf Bin Laden und einige Aussagen von Bin Laden, El Sarajevi und Sahin Kutub beziehen. Ja, also als kleiner Liebhäuser, das ist ein gutes Referat. Zunächst mal als sozusagen der Hintergrund der Hintergrundannahme meines Referats gehe ich also davon aus, dass das, was mit einer Weltgesellschaft als Resultat der Durchsetzung der Warenproduktion global gesehen zu tun haben. Jetzt unter dem Spezifikum einer kulturalistischen Konfrontation zwischen Westen und Islamismus, Kampf der Kulturen. Und der erste Teil des Referats wird sich also auf den Westen beziehen, also Formen der Selbstlegitimation, bürgerliche Werte in der Auseinandersetzung vom Westen und Islamismus und als sozusagen Einführung ein kurzer Schwenk auf das Konvertitenproblem oder das Phänomen eines Konvertitentums. Habe ich jetzt gestern auch gesehen im Kölner Express. Die haben auch hatten so eine Aufnahme mit diesen Terrorbombern, die also vom Jahr aufgeflogen sind oder die entdeckt worden sind. Also das ist dann der erste Teil. Der zweite Teil stellt dann eigentlich also von der Form her eine Zumutung da vielleicht. Ich hoffe mal vom Inhalt weniger. Das wir versuchen, also den Islamismus einzuordnen in die Entwicklung von Nationalstaatlichkeit als Gegeneinander von Allgemeinheitsstandpunkt und Privatinteresse. Also das ist sozusagen die Quintessenz der bürgerlichen Rechtsform. Also einerseits die Konstitution der Privateinzelnen und als notwendiger Gegenpol der Standpunkt der Allgemeinheit, nämlich des Staates und des Rechts, des Gesetzes. Dieser Teil wird dann also vier Punkte umfassen. Kurzer Schwenk Kolonialismus, nationale Befreiungsbewegung, Antiimperialismus, Übergang in den 60er, 70er Jahren, also zu religiös motivierten Befreiungen, sogenannten Befreiungen, Befreiungsbewegungen des Volkes. Und zum Schluss Balkanjahr. Mit dem mit dem Islamismus ist dem ewigen Reich der Freiheit, also der bürgerlichen Gesellschaft des Westens, ein neuer Gegner erwachsen, den er sich freilich nach seinen Bedürfnissen zurecht konstruiert. Sieht man sich den westlichen Diskurs zum islamistischen Fundamentalismus genauer an und damit auch das Alltagsverständnis, so ist eines vor allem auffallend, die Annahme, dass es sich dabei um etwas von dem Westen gegenüber Grundverschiedenes handelt. Der Fundamentalismus, so die Ansicht, ist ein äußerliches, fremdes, von der muslimischen Kultur bzw. Religion herrührendes Phänomen. Er sei vormodern, seine Anschauungen würden den Geist des Mittelalters verströmen und gerade dadurch der individuellen Freiheit im Herzstück westlicher Lebensauffassung diametral entgegengesetzt sein. Vormodern sei der Fundamentalismus deshalb, weil er die Religion in den Mittelpunkt des Lebens stelle. Der Westen habe diese geschichtliche Stufe schließlich schon vor Jahrhunderten überwunden und stattdessen die persönliche Freiheit, die Individualität und Modernität in den Mittelpunkt gestellt. Er stehe für Vielheit und Differenz. Nicht die Moschee, der Islam sei das Problem, meinte beispielsweise Ralf Giordana anlässlich des Moscheebaus in Köln. Und er fügte hinzu, dass die Integration der Muslime in Deutschland im Ganzen gescheitert sei, ja scheitern musste. Und schließlich kämen diese Millionen von Menschen aus einer gänzlich anderen Kultur. Und weiter, Zitat, ich frage mich, wie jemand, dem der Koran diese Stiftungsurkunde einer archaischen Hirtenkultur heilig ist, auf dem Boden des Grundgesetzes stehen kann. Das eine schließt das andere aus. Im Kölner Stadtanzeiger. Ja. Differenzierungsvermögen ist etwas, was im Kulturalismus des Freund-Feind-Schemas grundsätzlich nichts zu suchen hat. Und so geht auch noch die Differenz zwischen Islamismus und muslimischem Glauben insgesamt über Bord. Al-Qaida und die Gemüsehändler von nebenan sind im Freund-Feind-Verhältnis Ausdruck einer einzigen kulturellen Identität. Mein Hauptaugenmerk richtet sich im Folgenden allerdings weniger auf die westlichen Identitätskonstruktionen und auch nicht auf die Rolle, die der muslimische Glauben im Alltag der Menschen hier oder in den islamischen Ländern spielt, sondern vielmehr auf die Entstehung, Entwicklung und innere Struktur des islamistischen Fundamentalismus selbst. Um es vorwegzunehmen, selbst und gerade in der radikalen Ausprägung ist der Islamismus dem Wesen nichts Äußerliches. Vielmehr stimmen sowohl Handeln als auch Denken der Islamisten in zentralen Aspekten mit den Fundamenten der bürgerlichen Gesellschaft überein. Es herrscht, was die jeweiligen Grundzüge angeht, eine verblüffende Übereinstimmung. Man kann nun die Gemeinsamkeiten der Lebensverhältnisse inklusive der dazugehörigen Weltanschauung auf verschiedenen Ebenen beleuchten. Eine Ebene, nämlich die der individuellen, unmittelbaren Lebenswelt, die Ebene der Biografien lässt sich anhand der Geschehnisse um die verhinderten Terroranschläge in Deutschland vor ziemlich genau einem Jahr veranschaulichen. Das in Anschluss daran diskutierte Problem der sogenannten Konvertiten macht es zunächst einmal den öffentlichen Alltagsverstand schwer, den Islamismus als ein völlig fremdes, von außen kommendes Phänomen zu behandeln. Wenn die Bildzeitung damals titelte, so wurde aus Fritz ein Terrorbomber, also gemeint ist Fritz G. aus Sauerland. Ja. Oder Fritz nannte sich auf einmal Abdullah, liegt es doch auf der Hand, dass die islamische Ideologie nicht aus den fernen Gipfeln des Hindukusch herabgestiegen ist, um die westliche Gesellschaft heimzusuchen, sondern sie unmittelbar mit der modernen Form zusammenhängt. Fritz G., dessen Vater übrigens eine Firma für Solaranlagen und Wärmepumpen betreibt, also den herrschenden Maßstäben nach nicht gerade der Inbegriff einer perspektivlosen, materiellen, ideellen Existenz. Und sein Mitstreiter Daniel S. aus dem Saarland war nur das letzte spektakulärste Beispiel hierzulande. Man könnte eine Vielzahl von weiteren Beispielen nennen, aus denen die enge Verknüpfung von fundamentalistischer Orientierung in westlicher Lebenswirklichkeit deutlich wird. Aus diesen Beispielen wird plastisch, dass nicht das Mittelalter in bedrohlichen Formen an der westlichen Normalität klopft, sondern vielmehr die Irrationalität von Märtyrertum und Hass auf die bürgerliche Gesellschaft aus dieser selbst stammt. Einem Heavy-Metal-Gitarristen wie Adam Gadan, alias Assam al-Amikri, mit familiärer Hippie- und Bürgerrechtstradition, kann man wahrlich keine mittelalterliche Traditionslinie basteln. Auch für Bin Laden ist er bekannt, dass er nicht aus einer alten Beduinenfamilie entstammt und seine Jugend mit Kamelehütten verbrachte. Vielmehr ist sein Vater milliardenschwerer Bauunternehmer aus Saudi-Arabien reich geworden mit dem Ölboom der 70er Jahre. Bin Laden ist Fußballfan und Autofan. Und in seiner Jugend hat er nicht Lagerfeuer, Wüstensand, islamische Mythologien und religiöse Glaubenssätze aufgesaugt, sondern wuchs mit kulturindustriellen Erzeugnissen wie Fury und Bonanza-Serie auf. Für die Attentäter des 11. September, wie Mohammed Atta, ist festzustellen, dass sie nicht aus festgefügten traditionellen religiösen Familien entstammen oder von materieller Perspektivlosigkeit betroffen waren. Vorwiegend handelte es sich um Studenten der Ingenieurs- und Naturwissenschaften. Vielmehr hatte ihr Bekenntnis zum religiösen Fundamentalisten sehr viel mit der modernen Lebenswirklichkeit und den Verhältnissen im Westen selbst zu tun. Die mediale Öffentlichkeit löst diesen offensichtlichen Widerspruch mit einem äußerlich bleibenden moralischen Vorwurf an die eigene Adresse auf. Die offensichtlich enge Bezogenheit von islamistischem Terror und bürgerlicher Gesellschaft wird als solche nicht ernst genommen, sondern die Fritze, Daniels und Adams erscheinen als irregeleitete Bürgersöhne, die nur falsch verstandene Toleranz, die nur die falsch verstandene Toleranz und die herrschende Ziellosigkeit der gesellschaftlichen Mitte dokumentieren. Mit der bürgerlichen Gesellschaft selber hat dies dann freilich nichts mehr zu tun. Der irrationale Wahn ist nur Beleg für die Desorientierung der Mittelschichten und nicht für die Irrationalität der gesamten bürgerlichen Form. Hat man den Widerspruch, den das Konvertitentum darstellt, als moralischen Vorwurf der eigenen Dekadenz entsorgt, so kann man unauffällig wieder zu dem eigentlichen ideologischen Muster übergehen, die dualistische Sichtweise von einer freiheitlichen westlichen Gesellschaft einerseits und einem vormodernen totalitären Islamismus andererseits. Die westliche Selbstwahrnehmung entsorgt also ihre eigenen immanenten Widersprüche durch Projektion auf eine ihr angeblich fremde und äußerliche Kultur, mit der sie sich zunehmend im Konflikt befindet. Der Mythos vom Kampf der Kulturen erfüllt aus westlicher Perspektive dabei verschiedenerlei Funktionen. Ein wichtiges Moment ist dabei der Aspekt der Selbstlegitimation. Die Konstruktion einer authentischen islamischen Kultur als eines rückständigen religiösen Totalitarismus dient dem Mechanismus dieser Selbstdefinition. Die eigenen Formen der bürgerlichen Gesellschaft bleiben auf diese Weise außerhalb jeder Kritik. Die aus Zeiten der Blockkonfrontation zwischen Westen und Realsozialismus eingeschliffene Selbstimmunisierungsstrategie der bürgerlichen Werte greift auch in Bezug auf den Fundamentalismus, der ja im Wesentlichen Demokratenhorizont nur eine andere Variante des östlichen Totalitarismus darstellt. Vor dem Hintergrund des totalitären Zwangssystems des Gegners sollen die westlichen Werte im neuen Ganzen strahlen. Der Hinweis auf die eigene Gemeinde, auf die besondere Würde der westlichen Freiheitswerte ist wohl auch eine Reaktion darauf, dass diese selbst immer repressivere Formen annehmen. Gemeint ist damit nicht der zunehmende Abbau von sogenannten Freiheitsrechten, sondern die selbstläufigen Mechanismen des Marktes als Hort individueller Freiheit. Die Herrschaften individueller Form wirken subtiler als die offene staatliche Repression und macht dieses deshalb viel weniger angreifbar. Der Einzelne ist nicht mehr einer staatlichen Gewaltinstanz unterworfen, sondern den anonymen Gesetzen des Marktes und der Sachzwänge, für die keiner mehr persönlich verantwortlich gemacht werden kann. In einer Zeit, in der jeder der Selbstunternehmer seine Arbeitskraft ist, trägt schließlich jeder selbst das Risiko des Scheiterns und damit seiner Verelendung. Die Herrschaft der westlichen Werte geht unvermittelt durch die Individuen hindurch und ist nicht mehr bloß äußeres Verhältnis zwischen Einzelnen und einem repressiven Staatsorgan. Indes, mit dem Bedrohungsszenario einer totalitären Herrschaft des religiösen Fundamentalismus kann trefflich davon abgelenkt werden, wie totalitär die westlichen Werte der Freiheit selber sind. Entgegen ihrem eigenen Selbstverständnis gehört die moderne Gesellschaft genauso einer übergreifenden Herrschaftsform an, eine Herrschaft, die als Systemzusammenhang die gesamte Gesellschaft im Diktat der Arbeit und der Vernutzung von Arbeitskraft untersteht. Der gesellschaftliche Zusammenhang ist auf die Dauer und Verderb der Herrschaft dieses abstrakten und selbstständigen Systems der Arbeitsvernutzung und dem dazugehörigen Rechtssystem unterworfen. Vermittelt mit dieser Herrschaft ist die Konstruktion und gleichzeitig Unterordnung unter Kollektividentitäten und die Abgrenzung von anderen Großgruppen, die projektiv als Feinde zu bestimmen sind. Die vom Islamismus formulierte Umma als die Gemeinschaft der Muslime steht dabei in einer Traditionslinie von kollektiven Identitäten wie Nation, Rasse oder Ethnie. Grundsätzlich ist die Entstehung von Kollektividentitäten in den spezifischen Bezugsrahmen der kapitalistischen Gesellschaft eingelassen. Dem Bedürfnis nach Scheinkonkretheit, nach etwas Urwüchsigem, Unmittelbaren, etwa der Ganzheit des Volkes oder des Aufgehobenseins in einer bestimmten Tradition, resultiert erst aus der abstrakten Beziehungsform im Kapitalismus. Dass die Herstellung des vereinzelten Einzelnen, der als Einzelner gegenüber dem verselbstständigen Verwertungszusammenhang des Kapitals völlig bedeutungslos und jederzeit austauschbar gegen andere Funktionsträger ist, dass dieses ohnmächtige Verhältnis gegenüber dem gesellschaftlichen Zusammenhang bringt das Bedürfnis hervor, sich der Scheinkonkretheit einer Kollektividentität zuzuordnen oder sich diese zu unterwerfen. Was meint nun Scheinkonkretheit im Zusammenhang des religiösen Fundamentalismus? Zunächst einmal die Zuordnung und das Aufgehobensein in einer Gemeinschaft, die den Charakter einer Schicksalsgemeinschaft trägt. Mindestens ebenso wichtig ist aber die konkrete Erfahrung in einer männlichen dominierten Kampfgemeinschaft. Der Männerbund ist ein Leitmotiv für die selbsternannte Avantgarde des religiösen Fundamentalismus. Im Folgenden soll allerdings nicht weiter die Identitätskonstruktion von Gemeinschaften untersucht werden. Hierbei will ich den Fokus auf einen anderen Aspekt legen, den Standpunkt der Allgemeinheit. Also das ist es, was ich vorhin schon angedeutet habe, also die also die Frage der Selbstlegitimation und des Konvertitentums, dieses Phänomen. Beziehungsweise die angesprochenen Identitätskonstruktionen wäre natürlich für sich ein ausgreifendes Thema. Also ich will jetzt den Fokus eigentlich auf diese Frage von national, also die historische Einordnung des Islamismus, den Fokus darauf legen. Und diese Einordnung muss also notwendigerweise also einen kurzen Rekurs einbauen auf diesen Standpunkt der Allgemeinheit, um bestimmte Bezüge der bürgerlichen Gesellschaft oder Fundamente der bürgerlichen Gesellschaft deutlicher zu machen. Den religiösen Fundamentalismus kennzeichnet nicht nur das Phänomen der Irrationalität und der Konstruktion von Kollektividentitäten, sondern eine zentrale Dimension bildet der Standpunkt der abstrakt universellen Gesetzesform, bezogen freilich auf einen göttlichen Souverän. Es soll nur erläutert werden. Gemeinhin ist der Standpunkt der Allgemeinheit die Sphäre des Rechts und des Staates, die Durchsetzung des Kapitalismus und der bürgerlichen Moderne bezog sich als nationalstaatliche Fungierungsbedingung. Der staatliche Souverän hatte dabei die Aufgabe, die modernen Formen mit durchzusetzen. Dabei bezog sich die Legitimität staatlicher Gewalt stets auf den Willen des Volkes, also eines dem Staat selbst zugrunde liegenden Interesses der Allgemeinheit. Die bis in die 70er Jahre hinein wirkenden nationalen Befreiungsbewegungen der Dritten Welt stellen die letzte Phase dieser Formierung territorial orientierter Nationalstaaten dar. Sämtliche Modernisierungsdiktaturen legitimierten sich in ihrem Versuch, moderne Verhältnisse zu schaffen, über die Kategorie der abstrakten, universellen Allgemeinheit, das heißt im Willen der Nationen und des Volkes. Die aus der verspäteten Modernisierung resultierenden Hindernisse, Mangel der Infrastruktur, Infrastruktur und Bildung, niedriger Grad der Produktivkraft im Vergleich zu den Zentren des Kapitalismus führte bald schon zu einem Scheitern einer funktionierenden abstrakten Reichtumsproduktion. Im arabisch-muslimischen Raum wurde dieses Scheitern in einem bestimmten ideologischen Rahmen verarbeitet, die sich dort auf bestimmte Motive der islamischen Religion bezog. Im politischen Islamismus entstand eine Bewegung, die noch im ideologischen Erbe ihrer Vorgänger der nationalen Modernisierung verschieden stand. Zentrales Element dieses Erbes war die Ausrichtung auf einen Allgemeinheitsstandpunkt, wie schon angesprochen, auf den Standpunkt des Willens des Volkes. Also ein kurzer Einschub zum begrifflichen Hintergrund. Was verbirgt sich eigentlich aus Marx, aus der Kritik von Marx oder an die Kritik von Marx anknüpfend hinter dieser Kategorie der Allgemeinheit? Und im Charakter dieser Allgemeinheit, die nichts anderes als die Allgemeinheit des kapitalistischen Systems, alias Tausch- und Warengesellschaft ist, möchte mich auf ein Zitat von Marx beziehen. Das allgemeine Interesse ist eben die Allgemeinheit der selbstsüchtigen Interessen. Der andere, gemeint ist der Tauschpartner im verallgemeinerten Warentausch, ist sein selbstsüchtiges Interesse verwirklichend anerkannt und gewusst, sodass beide wissen, dass das gemeinschaftliche Interesse eben nur der Austausch der selbstsüchtigen Interessen ist. Das heißt, gemeinschaftliche Interesse ist der Austausch der selbstsüchtigen Interessen der vereinzelten Einzelnen. Das, was Marx mit selbstsüchtigem Interesse meint, ist natürlich nicht die charakterlich verwerfliche Eigenschaft Einzelner. Vielmehr ist dieses Interesse Resultat des allgemeinen Verkehrs zwischen den Menschen und Kapitalismus. Die menschlichen Beziehungen im Kapitalverhältnis sind wesentlich durch die Arbeit bzw. die Verausgabung von Arbeit bestimmt. Jeder Einzelne nimmt am gesellschaftlichen Verkehr als Besitzer seiner Ware Arbeitskraft teil. In dieser Funktion arbeitet er nicht, um einen bestimmten Gegenstand für ein gesellschaftliches Bedürfnis herzustellen, sondern er arbeitet für den Erwerb von Geld. Sieht man sich anhand eines Beispiels wie dem Bau eines Hauses die Interessen der daran Beteiligten an, so wird deutlich, dass jeder Einzelne ökonomisch gesehen nicht wegen des Hauses selbst tätig wird, sondern sein Interesse richtet sich allein auf das damit zu erwerbende Geld. Die bürgerliche Gesellschaft ist somit zu begreifen als die Verallgemeinerung eines gesellschaftlichen Verhältnisses, in dem die wesentliche Teilhabe an der Gesellschaft im Verkauf der Arbeitskraft besteht. Dies ist bei Marx in dem Ausdruck selbstsüchtiges Interesse gemeint. Die Sphäre der egoistischen Einzelinteressen ist die Sphäre des kapitalistischen Marktes. Dem Markt als Ort der Einzelinteressen steht aber die Sphäre des Allgemeininteresses gegenüber. Dieses Interesse erwächst aus den besonderen Bedingungen des gesellschaftlichen Verkehrs im Kapitalismus. Eine Gesellschaft, deren innerstes Prinzip in der Trennung und Privatinteressen besteht, in deren Existenzform das einzelne isolierte Subjekt ist, bedarf einer Ordnung, die diese Privatinteressen vermittelt. Diese Vermittlungsregel, Ordnungsinstanz wird zu einer eigenen Sphäre, der Sphäre des Rechts, der Politik und des Staates. Die Instanz, die die Isolierung und Trennung der Privatinteressen moderieren und regulieren soll, entfaltet sich zum Panorama der staatlichen und rechtsförmigen Institutionen. Der Staat oder die Sphäre des Allgemeininteresses resultiert also aus der Tatsache, dass die sozialen Beziehungen der Menschen nicht direkt, sondern über Ware und Arbeit vermittelt sind. Die staatlichen und rechtlichen Institutionen sind aber nur die Äußerungsform eines ihnen selbst zugrunde liegenden allgemeinen Interesses. Zentrales Moment ist dabei die Anerkennung des anderen als getrenntes Privatinteresse oder wie Marx sagt, das gemeinschaftliche Interesse ist die Anerkennung der selbstsüchtigen Interessen. Dem Staat ist also diese grundlegende Ebene die Ebene des Auseinanderfallens der Privatinteressen und des Anerkennungsverhältnisses des selbstsüchtigen Interessen vorgelagert. Die Trennung in isolierte Privatinteressen ist grundlegende Form dieser Beziehung, die sich durch rechtliche und institutionelle Regulation vermittelt. Die staatliche Regulierung basiert also auf dem paradoxen Grundverhältnis einer Allgemeinheit, das heißt der Zusammenfassung getrennten Einzelinteressen. Die allgemeine Form der Interessen ist privat. Die staatliche Institutionalisierung repräsentiert diese allgemeine und abstrakte, weit getrennte Form. Rousseaus Volonté Générale und auch ganz vernünftiger Wille drücken diesen allgemeinen abstrakten Interessenstandpunkt aus, der nicht inhaltlich bestimmt ist, sondern sich bloß auf die Form des Interesses bezieht. Also soweit der kurze Exkurs auf das Verhältnis von Allgemeininteresse und Privatinteresse. Was nun den Kolonialismus angeht, so prägte diesen bekanntlich nicht ein eigenständiges, an der abstrakten Allgemeinheit eines spezifischen Landes oder Staates orientiertes nationalstaatliches Interesse. Vielmehr war die Kolonialpolitik und die kolonialen Institutionen den ökonomischen und politischen Interessen der Zentren unterworfen. Diese Unterwerfung war ideologisch und praktisch mit rassistischen Denkmustern verknüpft. So schuf beispielsweise das Mutterland der Menschen Bürgerrechte für die 9 Millionen in Algerien lebenden Einwohner im muslimischen Glauben eine spezielle Gesetzesgrundlage, das sogenannte eingeborene Gesetzbuch. Erst 1944 hob de Gaulle dieses Gesetzbuch offiziell auf, ohne dass sich freilich die realen Verhältnisse entscheidend verbessern. Im System kolonialer Herrschaft setzten nun die antikolonialen Bewegungen die Befreiung im Rahmen nationaler Formierung. Natürlich zielte der Kampf um nationale Souveränität auch auf die konkrete Verbesserung der oft elenden Lebensbedingungen. Der Rahmen, in dem die antikolonialen Mobilisierungsbewegungen allerdings agierten, war stets der Interessenstandpunkt der abstrakten Allgemeinheit. Der letzte und oberste Bezugspunkt für das politische Herrschaftssystem stellte das nationale Allgemeininteresse dar. Das Verhältnis zwischen dem Allgemeininteresse und den isoliert einzelnen Geld- und Arbeitskraftbesitzern wurde vorausgesetzt, weil das inhaltliche Ziel der nun konstituierten Modernisierungsregime gerade in der Mobilisierung der Arbeitskräfte und der Ausgestaltung des staatlichen Apparats der Institution bestand. Soweit nicht schon die koloniale Herrschaft die sozialen Verhältnisse im Sinne einer Diktatur der Arbeit und damit des isolierten Privatinteresses revolutioniert hatte, besorgten diesen nun die Modernisierungsdiktaturen selbst. Wie wenig das Verhältnis zwischen allgemeinen und selbstsüchtigen Interessen reflektiert wurde, sieht man beispielsweise an der Anklage Franz Fanons, einem der wichtigsten Theoretiker der nationalen Befreiungsbewegung, gerichtet gegen das koloniale Herrschaftssystem. Diese habe es nämlich versäumt, eine ausgedehnte bourgeoise Schicht entstehen zu lassen, also gerade die repräsentative Klasse der Privatinteressen, für die weitere nationale Entwicklung essentiell gewesen wäre. Die Grundkategorien von moderner Gesellschaftlichkeit, das heißt von Privat- und abstrakten Allgemeininteresse, wurden also nicht kritisiert, sondern als Basis des eigenen Handelns genommen. In der Dekolonisation und im Regime der verspäteten Nationalstaatsbildung wurden die modernen bürgerlichen Formen nicht aufgehoben, sondern sie dienten vielmehr als positiver Bezugspunkt. Die Geschichte der nachholenden Modernisierung zeigte, wie schwierig es war, Anschluss an die ökonomischen Standards des Westens bzw. des Weltmarktes zu gewinnen. Was bedeutet hätte, eine breite Industrialisierung zu generieren im Rahmen einer massenhaften Verwertung von Arbeitskraft? In den arabischen Ländern wurde nach anfänglichen ökonomischen Verbesserungen für die Bevölkerung in den späten 60er und 70er Jahren immer offensichtlicher, dass aufgrund der mangelnden ökonomischen und infrastrukturellen Entwicklung die selbstläufige Vernutzung von Arbeit nicht in Schwung kam. Im Gegenteil, es folgten ökonomische und soziale Verfallserscheinungen. Auf der Ebene der Politik reflektierte sich diese strukturelle Krise. Die Modernisierungsregime, die angetreten waren, den Willen des Volkes, das heißt also den Allgemeinheitsstandpunkt der Privatinteressen zu verwirklichen, verkamen zu korrupten und repressiven Diktaturen mit einem ausgeprägten Autoritäts- und Führerkult, wenn sie es nicht schon immer waren. Das, was wir heute den politischen Islamismus nennen, entstand aus dieser sozialen und ökonomischen Gemengelage. Sie ist Resultat gesellschaftlicher Krisenentwicklung der 60er und 70er Jahre in den muslimisch geprägten Ländern und im Hintergrund gescheiterter nationaler Modernisierungsregime und der Mutation zu selbstsüchtigen Oligarchien. Der Fundamentalismus opponierte gegen diese Regime vor allem mit der Frage der sozialen Gerechtigkeit. Der Verfall des Staates als Organ des Willens des Volkes in so einer oligarchisch-mafiösen Herrschaftsstruktur wurde nicht einfach hingenommen, Gerade die iranische Revolution verdankte ihre Massenmobilisierung dem Kampf der Entrechteten für gesellschaftlichen Ausgleich und soziale Gerechtigkeit. Die Anziehungskraft des Fundamentalismus speiste sich dabei aus der Kritik an den selbstsüchtigen Interessen der politischen Klasse. Die Bereicherungssucht der Eliten, deren Korrumpiertheit, der wirtschaftliche und moralische Niedergang widersprachen immer mehr dem Anspruch auf soziale und materielle Teilhabe aus der nachkolonialen Epoche. Diese war ideologisch gekennzeichnet von der herausragenden Stellung der Nation und der nationalen Identität. Der soziale und ökonomische Verfall war auch ein Verfall der politischen Repräsentation. Denn dieser hatte dem Empfinden der Bevölkerung nach nicht zum Ausgleich der Interessen geführt. Vielmehr wurde nun angesichts der sozialen und ökonomischen Krisen der korrupten national orientierten Eliten der Nationalismus insgesamt als Fortsetzung kolonialer Herrschaft angesehen. Es war nicht mehr das Hoffnungsprojekt zur Verwirklichung des Willens des Volkes, sondern galt vielmehr als Synonym für Sonderinteressen und Partikularismus. Als vermeintlicher Ausweg aus der sozialökonomischen Misere griff man in dieser Situation auf eine schon zur Mitte des Jahrhunderts formulierte Ideologie des politischen Islamismus zurück. Die unter kolonialen Vorzeichen einsetzende Modernisierung wurde zu dieser Zeit von dem Grunde westlich orientierten Ideologen kritisiert und dieser eine islamische Modernisierung entgegengestellt. Hassan al-Banna, der Gründer der Muslimbruderschaft in Ägypten, aber vor allem al-Maduri im späteren Pakistan und Said Qutb waren die zentralen theoretischen Bezüge. Deren Zwei-Welten-Theorie stellte der westlich geprägten und verkommenen Wirklichkeit, als verkommen wahrgenommene Wirklichkeit, die Zwangsfantasie der Erlösung durch die Verwirklichung einer wahrhaften Souveränität des islamischen Gesetzes gegenüber. Die soziale Fragmentierung sollte durch den Bezug auf die göttliche Souveränität überwunden und die auseinanderstrebenden gesellschaftlichen Kräfte zusammengefasst werden. Dabei wurde eifrig an Geschichtsmythen gestrickt. In der islamischen Urzeit, zu Zeiten des Propheten, soll eine Gesellschaftsordnung geherrscht haben, die die Universalität des göttlichen Gesetzes verwirklicht hatte. Für die in den 70er Jahren aufkommende Bewegung des Islamismus waren die Heilslehren der frühen islamistischen Ideologen, also vor allem Maduri und Qutb, ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Allerdings mit gewissen Modifikationen, die bei den frühen Ideologen aber schon angelegt waren. Der religiös formulierte Universalismus, bisher gebunden an nationalstaatliche Territorien, verlässt gewissermaßen den nationalen Bezugsrahmen und tritt über die nationalen Grenzen hinweg. Die Verwirklichung von universellen Verhältnissen jenseits von Partikularinteressen und nicht länger mittels der Idee der Nation erhofft, dessen Ruf ist durch die Praxis der nachkolonialen Regime gründlich ruiniert. Damit geht aber auch eine Neudefinition des Volksbegriffs einher. Es sind nicht länger die Bewohner eines bestimmten nationalen Territoriums, die sich durch kulturelle oder ethnische Homogenität auszeichnen, die den Zusammenhang des Volkes bilden. Vielmehr subsumiert der radikale Islamismus nun alle gläubigen Muslime darunter. Der politische Islamismus muss also als eine Strömung begriffen werden, die sich selbst als Negation des Nationalismus, so fasst Islamwissenschaftler Gilles Kepel die Wendung also vom Nationalismus zum politischen Islamismus als Negation des Nationalismus, also der politische Islamismus muss also als eine Strömung begriffen werden, die sich selbst als Negation des Nationalismus versteht, aber dennoch auf die Sphäre der Politik bezogen bleibt. Der Wille des Volkes verwirklicht sich demnach nicht mehr im nationalstaatlichen Rahmen, sondern das abstrakt Universelle wird nun auf den Islam als Religion bezogen. Diese bietet sich deswegen an, weil darin die Gleichheit vor dem Gesetz für alle Gläubigen von zentraler Bedeutung ist. Dies gilt freilich nur mit zwei wichtigen Einschränkungen. Zum einen bricht sich diese Gleichheit an den Geschlechtergrenzen. Das vermeintlich Universelle des göttlichen Gesetzes ist gleichzeitig ein Ausschlussprogramm des weiblichen Geschlechts. Die in der bürgerlichen Gesellschaft implizit vorhandene Geschlechterhierarchie wird im Islamismus programmatisch explizit. Die vermeintlich universelle Form ist von einer hierarchischen Beziehung zwischen den Geschlechtern überlagert. Die andere Einschränkung der oberen Aussage von der zentralen Rolle der gesetzesförmigen Gleichheit bezieht sich auf die Ebene der psychosozialen Verfasstheit der Subjekte, was natürlich in Verbindung steht mit dem Geschlechterverhältnis. Bei der Renaissance der Religiosität geht es nicht nur um rationale Kalküle in der Art von neuen, besseren Parteiprogrammen, sondern um eine emotionale Ebene, um das Bedürfnis nach Einordnung in eine authentische Tradition und Gemeinschaftlichkeit, um Rückbindung, Sinnstiftung oder Aufgehobensein in einem Großen und Ganzen. Der Gottesstaat wird nicht nur als funktionaler Raum des Interessensausgleichs imaginiert, sondern eben auch als Projektionsfläche für die psychosozialen Defekte, die aus der Existenzform des privaten Einzelinteresses resultieren. Die Religiosität steht für eine Perspektive, die eine Transzendenz jenseits der halb die sinnlosen kapitalistischen Lebenswirklichkeit bietet und die eine feste weltanschauliche Basis darstellt für eine immer ungewissere persönliche wie gesellschaftliche Zukunft. El-Qaida bedeutet ja wörtlich übersetzt Basis oder Regel. Es wäre wichtig, diese Momente irrationaler Ängste und Projektionen und auch die Frage des Geschlechterverhältnisses weiter zu verfolgen. Mein Fokus richtet sich hier allerdings auf die Frage der Herrschaft der gleichen Gesetzesform. Diese Herrschaft der abstrakten Form bildet im Kapitalismus mit anderen Formen von Herrschaft, sexueller, rassistischer, antisemitischer, ein Gesamtsystem von Zwangsstrukturen. Was allerdings die Frage betrifft, was den jeweils spezifischen Charakter angeht, bekommt im Falle des politischen Islamismus die Perspektive eines allgemeinen Standpunkts eine wichtige Rolle zu. Für die Einschätzung der Taktik und Strategie von Al-Qaida ist sie vielleicht entscheidend. Als handlungsleitender ideologischer Rahmen wird in den irrationalen Bewegungen der religiösen Rückwendung, zum Beispiel den Pfingstgemeinden in Lateinamerika, die die Durchsetzung einer allgemeinen Gesetzesform intendieren. Der USA und dem Westen offiziell den Krieg zu erklären, kann nur eine Bewegung, deren Selbstverständnis die eines Pseudosouveräns ist. Der Paradigmenwechsel vom Nationalismus zum politischen Islamismus vollzog sich in den muslimisch geprägten Ländern in den 70er und 80er Jahren. 1989 war mit dem Abzug der Sowjets aus Afghanistan der Höhepunkt der islamistischen Bewegung erreicht. Überhaupt markiert der Kampf der Mujahedin in den 80er Jahren in Afghanistan eine Wende im Selbstverständnis der Fundamentalisten. Denn damit richtete sich der Kampf um die Verwirklichung der allgemeinen Gesetzesform nicht mehr gegen die jeweiligen nationalen Regime, also gegen den sogenannten nahen Feind. Vielmehr wurde mit Afghanistan der Kampf zunehmend internationalisiert, und der ferne Feind, die UdSSR und die USA bzw. der Westen, rückten immer mehr ins Fadenkreuz der Fundamentalisten. Das Hauptaugenmerk galt und gilt der Bekämpfung des äußeren Feindes. Dies hatte nebenbei auch den Vorteil, dass sich das Selbstverständnis dieser Bewegung nicht mehr um irgendwelche inneren nationalen Angelegenheiten scheren musste. Das iranische Revolutionsregime hat ja immer noch das Problem, einen gesellschaftlichen Reproduktionszusammenhang im nationalen Rahmen zu organisieren. Und bei aller rigiden und repressiven Gesetzgebung ist der Bezugsrahmen des Mullah-Regimes immer noch die Vermittlung von abstrakter Allgemeinheit und der isolierten Geld- und Warenexistenz. Von dieser politischen und nationalstaatlichen Bedingung haben sich fundamentalistische Bewegungen wie Al-Qaida befreit. Es ist wohl angemessen, dass mit dem Scheitern nachholender Modernisierung die Formulierung eines Allgemeinheitsstandpunktes nur mehr als Farce oder genauer als blutige Farce erscheinen kann. So als wollten sie an sich selber dokumentieren, wie sehr dieser Standpunkt irreal, ja wahnsinnig geworden ist. Wenn der religiöse Fundamentalismus nicht höchst blutige Konsequenzen aus einer elenden Lage ziehen würde, man könnte es als einen guten Witz der Weltgeschichte ansehen, dass sich nunmehr der Standpunkt der Allgemeinheit eine afghanische Berghürde ausgesucht hat, um zum letzten siegreichen Gefecht für die Verwirklichung des Willens des Volkes aufzunehmen. Marx hat sehr treffend die revolutionäre Situation in Frankreich 1789 und in den folgenden Jahren als die heroischste Hingebung an die Nation bezeichnet, die gebieterisch die Aufopferung aller Interessen der bürgerlichen Gesellschaft, also der Privatinteressen, verlangt. In dem Fundamentalismus sind Bewegungen entstanden, die bereit sind, ihr Handeln dem Wahn der Aufopferung für das göttliche Gesetz zu unterstellen, auch wenn damit sprichwörtlich kein Staat mehr zu machen ist. Dieser Wahn hat im Gegensatz zur Tugendherrschaft der Französischen Revolution, in der es eine spezifische apokalyptische Dimension, in die Tugend des Allgemeinheitsstandpunkts im Krisenprozess des Kapitalismus sprichwörtlich keine Zukunft mehr vor sich hat. Diese Thesen möchte ich nur anhand einiger Verlautbarungen von Al-Qaida verdeutlichen. Also das kommt so langsam zum Schluss. Also zunächst mal ein paar Zitate von dem Bin Laden. Also dieses Zitat bezieht sich auf eine Aussage von George W. Bush. Deswegen kurz vorher noch also die beiden Zitate von Bush, also was den Sozialismus angeht. Diese Leute verachten die Freiheit, so meint Bush am 17.09.2001. Diese Leute verachten die Freiheit, es ist ein Kampf um die Freiheit. Es ist ein Kampf, damit alle Freiheitsliebenden sagen können, wir lassen uns nicht terrorisieren. Das zweite Zitat von Bush ist von 2004. Sie haben uns den Krieg erklärt. Und die Vereinigten Staaten werden sie jagen. Solange ich Präsident bin, werden wir entschlossen, fest und stark in unserer Jugend, in unserer Jagd auf diese Leute sein, die Unschuldige töten, weil sie die Freiheit verachten. Also zentraler Bezugspunkt bei diesen Aussagen ist also diese Kategorie der Freiheit. Schockierenderweise ist also der Bezugspunkt also von Bin Laden bzw. Islamisten taucht diese Kategorie eigentlich auch an zentraler Stelle auf. Bush behauptet, dass wir die Freiheit verabscheuen. Im Gegenteil. Wir wollen unserem Land die Freiheit zurückgeben und weil er unsere Freiheit zunichte macht, verfahren wir genauso mit eurer Freiheit. Also was hier deutlich wird, ist halt so eine anti-imperialistische Tradition. Die letzte zitierte Stelle stammt aus einer Videoveröffentlichung Bin Ladens mit dem Titel Botschaft an das amerikanische Volk. Der gesamte Text ist insofern aufschlussreich, als er, wenn man ihn so nennen will, der theoretische Rahmen aus überaus vertrauten Kategorien besteht. In erster Linie Freiheit, freie Menschen, Sicherheit, aber auch Werte wie Gerechtigkeit, Volk, Arbeit, Wirtschaft, Vernunft. Allesamt also Begriffe, die auf die moderne Vergesellschaftungsform verweisen. In dem Gedankengang, den Bin Laden in seiner Botschaft an das amerikanische Volk entwickelt, reflektiert sich die Tradition anti-imperialistischer Perspektive, die Befreiung von äußerer Herrschaft und zugleich die Dimension der angestrebten Souveränität als Allgemeinheitsstandpunkt des Willens des Volkes. Die Herrschaft des Westens, vor allem der USA und Israels, über die muslimischen Länder bedeutete, so Bin Laden, für diese Leid, Ungerechtigkeit und Verelendung. Da diese Herrschaft den unterdrückten Völkern gerade die Freiheit nehme, die sie nur vorgebe zu verteidigen, sei der Krieg der Dschihadisten kein Angriffskrieg, sondern ein Verteidigungskrieg. Die USA sei ein Unterdrückungsregime, ähnlich dem Militär- und Neo-Feudalregimen in den islamischen Ländern, die von Hochmut, Zitat, Hochmut und Arroganz, Gier und Korruption dominiert seien. Auch Bush herrsche mit seinem Familienclan teils durch Wahlbetrug, teils durch offene Lügen, auf ähnliche Weise wie die Regime in den islamischen Ländern. Bin Laden kennt seine Bush und Bush Senior wie folgt. Er hat den Despotismus und die Verachtung der Freiheit auf seinen Sohn übertragen, der daraus ein patriotisches Gesetz, die man es der Patriot Act, gemacht hat, unter dem Vorwand, den Terrorismus zu bekämpfen. Bin Ladens und damit auch Al-Qaidas Tonstellung ist keineswegs ein unversöhnliches Gegenüber von Islam und Westen, von Orient und Okzident, in einem Kampf der Kulturen, wie das etwa Huntington formuliert. Im Gegensatz zu diesem eindeutig abgegrenzten Muster ist der von Al-Qaida formulierte Standpunkt wesentlich näher am abstrakten Universalismus des Allgemeininteresses verortet. Denn die Kritik richtet sich nicht gegen das amerikanische Volk insgesamt als kulturelle Gemeinschaft, sondern bezieht im Gegenteil sogar Stellung für die Vertretung ihrer wahren Interessen. Im Patriot Act äußert sich von Bin Laden die despotische Herrschaft des Bush-Clans, mit dessen Hilfe diese Herrschaft gefestigt werden soll, und zugleich damit die Freiheit der Einzelnen einzuschränken und zu kontrollieren. Dieses Interpretationsmuster reproduziert exakt die Perspektive des islamistischen Anti-Imperialismus auf die nationalen Entwicklungsregime, die verantwortlich für die Unterdrückung des wahren Interesses der Allgemeinheit des Volkes gemacht werden. Al-Qaida als globalisiertes Netzwerk geht über diese Perspektive insofern hinaus, als sie sich nicht nur auf die islamischen Länder beschränkt und die dortige Klickenherrschaft der Staatsbürokratie zu bekämpfen sucht, sondern sie universalisiert vielmehr den Standpunkt auf einen globalen Rahmen und klagt damit die gerechte Vertretung aller Einzelinteressen im Kontext der abstrakten Allgemeinheit im globalen Maßstab ein. Daraus folgt dann konsequenterweise das zunächst wahnwitzig wirkende Anliegen, das amerikanische Volk gegen die unterstellten Partikularismen der US-Regierung bzw. der US-Oligarchie zu mobilisieren. So war der Bin Laden, die wahren Verlierer seid ihr, das amerikanische Volk und seine Wirtschaft. Wisst, dass es besser ist, zum Guten zurückzukehren, als im Irrtum zu verharren und dass vernünftige Leute weder ihre Sicherheit noch ihr Geld noch ihre Kinder für den Lügner im Weißen Haus vernachlässigen. Bin Laden bezieht also nicht nur den Standpunkt der abstrakten Allgemeinheit als amerikanisches Volk, sondern auch jenseits des immanenten Gegenteils der individuellen Freiheit in der ökonomischen Sphäre des Marktes. Beide Momente seien durch die Gier der privaten Interessen der Bush-Clique bedroht, die ihre Politik nur an den partikularen Interessen der Privatunternehmen ausrichtet. Das amerikanische Volk wiederum sei von dieser Klickenwirtschaft manipuliert worden und säße einem Irrtum auf. Bin Laden appelliert hier also an die Privatinteressen der vereinzelten Einzelnen mitsamt ihrer wesentlichen Attribute des Geldes und der Familie, die unter der gegebenen Herrschaft nicht zur Geltung kommen könnten. Die Vernunft solle hier helfen, eine Ordnung im Sinne der Einzelnen und der Gesamtheit des Volkes wiederherzustellen. In diesem vernünftigen Standpunkt reklamiert Bin Laden wiederum für Al-Qaida und die global agierenden islamistischen Bewegungen. Sie sei die wahre, aufrichtige Repräsentantin der Allgemeinheit der Rechtsform, wie in Bezug auf das islamische Gesetz. Wenn die Demokratie dagegen die Herrschaft der Sonder- und Privatinteressen bestimmter Machtgruppen auf Kosten der Allgemeinheit darstelle. Damit werden aber nicht nur die nationalen Modernisierungsregime und ihr Nationalismus zum Repräsentanten der Partikularinteressen, sondern auch die westlichen Demokratien. Bei dem eigentlichen theoretischen Kopf von Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, tritt die Dialektik von allgemeinem und privaten Interessen noch deutlicher hervor. Gleichzeitig wird, wie bei Bin Laden, das demokratische System mit der Herrschaft des Partikularinteresses über den Allgemeinheitsstandpunkt identifiziert. Laut Zawahiri hat sich in der Demokratie das Parlament oder genauer die einzelnen Parlamentarier an die Stelle des Volkes gesetzt. Bei ihm heißt es, in der Demokratie ist der Gesetzgeber das Volk, vertreten durch die Mehrheit der Abgeordneten im Parlament. Diese Abgeordneten sind Männer und Frauen, Christen, Kommunisten und Laizisten. Was sie verabschieden, wird zu einem Gesetz, das dem ganzen Volk aufgezwungen wird, durch das Steuern erhoben und Leute hingerichtet werden. Im Parlamentarismus herrschen die Abgeordneten mit ihren jeweiligen Privatinteressen diese dem ganzen Volk mittels Gesetz aufzwingen, anstelle des Souveräns, der das wirkliche Interesse des Volkes repräsentiert. Insofern sei die Demokratie nicht die richtige Form, die Universalität des Gesetzes zu verwirklichen, sondern Ausdruck der Unterwerfung des Volkes unter die Willkür bestimmter Privatinteressen. Das Einklagen des universellen Interesses entspricht also auf einer grundsätzlichen Ebene der gegen antiimperialistischen Argumentation. Wie diese teilt sich die völlige Blindheit gegenüber dem Allgemeinheitsstandpunkt der Herrschaft der abstrakten gesellschaftlichen Beziehungsform. Man könnte sie als das endgültige Verrücktwerden dieser Perspektive bezeichnen, statt den Standpunkt der Allgemeinheit als solchen zu kritisieren, wird dieser neoreligiös reformuliert. Diese Menschen, die in der Demokratie für die Leute Gesetze machen, götzen, die an seiner Stelle verehrt werden. Es sind jene Herrscher, die Gott erwähnt hat, und dass nicht die einen die anderen zu Herrn annehmen, neben Allah. Der von Einzelinteressen grundlegend verdorbene Parlamentarismus gipfle in der Anmaßung, der oberste Souverän zu sein. Er setzt die Privatinteressen von wenigen an die Stelle des Allgemeininteresses, einer Handvoll Götzen an die Stelle von dem einen Gott. Diese Perspektive des von Gott gegebenen universellen Rechts findet sich schon bei Said Qutb, dem wohl wichtigsten Theoretiker des politischen Islamismus. Er interpretiert den Zustand, wenn Menschen Menschen verehren und Geschöpfe behaupten, sie hätten als solche Anspruch auf Gehorsam. Wenn Menschen verehren und Geschöpfe behaupten, sie hätten als solche Anspruch auf Gehorsam und das Recht, als Geschöpfe Gesetze zu erlassen, Werte zu setzen und Regeln aufzustellen, als Anmaßung göttlicher Souveränität. Dies geschieht in den fortschrittlichen Demokratien wie in den Diktaturen. Das erste göttliche Charakteristikum ist das Recht, Regeln und Lehren aufzustellen, Gesetze und Vorschriften zu erlassen, Wähler zu errichten und als Schiedsrichter zu urteilen. Auf dieses Recht erheben in allen irdischen Systemen Menschen auf die eine oder andere Art Anspruch. In allen Fällen wird die Sache durch eine Gruppe von Menschen entschieden und diese Gruppe, die den anderen ihre Gesetzgebung, ihre Werte, Schlichtungen und Vorstellungen aufzwingt, sind irdische Herren, denen manche anstelle von Gott gehorchen und denen sie erlauben, Anspruch auf Göttlichkeit zu erheben. Sie verehren sie anstelle Gottes. Komme ich zum Schluss. Kurze Zusammenfassung noch. Al-Qaida und die internationalen Netzwerke des religiösen Islamismus sind keineswegs einer Welt des finsteren Mittelalters entstiegen. Vielmehr sind diese die Verfallsformen der verspäteten nationalen Formierung und der damit gekoppelten Identitätskonstruktionen. Obwohl deren realen Zusammenhänge sich durch deterritoriale und globalisierte Netzwerke hindurch von nationalen Bezugsrahmen gelöst haben, sind sie, was den Standpunkt einer abstrakten Allgemeinheit angeht, Erbe des Nationalismus als Verwirklichungsform des Volkeswillens. Gerade diese Orientierung macht sie zu einem Spezifikum im allgemeinen Zerfallsprozess der wahnförmigen Weltgesellschaft. Dieses unterscheidet sie auch von anderen internationalen Zerfallsphänomenen wie religiösen Sekten oder mafiösen Bandenstrukturen, die einen rein partikularen Standpunkt einnehmen. Die verschiedensten Bandenchefs der Nordallianz in Afghanistan kämen niemals auf die Idee, via Internetauftritten und Videobotschaften ihre Herrschaft mittels einer weltweiten Revolution verallgemeinern zu wollen. Zwar reflektieren diese ebenso den Zerfall gesellschaftlicher Strukturen, aber eben jenseits eines Allgemeinheitsstandpunkts. Insofern möchte ich behaupten, dass der Wahn der Dschihadisten nur das Verrücktwerden der bürgerlichen Form insgesamt aufgibt. Eine wahnsinnige Avantgarde für ein verrückt gewordenes System. Es ist wohl schwer zu sagen, in welcher Variante die Zerfallszombies der Moderne gefährlicher werden. Ob jetzt marodierende Banden als Endzeit-Apokalypse-Sekten wie die Aum-Sekte in Japan oder im Gegensatz dazu das westliche Kulturkriegertum, das im Interesse der abendländischen Kultur ganze Regionen in Schutt und Asche legen kann. Ja, vielen Dank. Ich habe gesehen, es sind glaube ich so, dass noch ein paar mehr Leute bevor hier oben. Ich glaube, wir haben noch, gerade auf eine halbe Stunde, da wir das später angefangen haben, auch durchaus noch ein bisschen mehr Zeit, vielleicht noch einige Fragen zu beantworten. Stellen sich denn bereits welche? Möchte jemand was dazu sagen? Zum Geschlechterverhältnis, dass du gesagt hast, der Islamismus, also propagiert ein hierarchisches Geschlechterverhältnis. Und glaube ich, ist nicht so verallgemeinerbar, weil wenn man den Iran zum Beispiel anguckt, wird Wert eher gelegt auf die Geschlechtertrennung. Aber zum Beispiel die schöne Idee von beruflicher Gleichstellung zu trauen. Zum Beispiel sind Frauen im Iran auch Polizistinnen, Chirurginnen, also Rechtsanwältinnen oder was weiß ich sozusagen. Ja. Also da gibt es sozusagen ja schon die Idee, dass die Geschlechter gleich sind, also diese Gleichheitsidee der Geschlechter, aber sozusagen die Frauen müssen sich verschleiern, sozusagen diese Polizistinnen, die es daran gibt, die sind dann auch tatsächlich also wirklich von oben bis unten in diesem schwarzen Chador verschleiert, aber sie sind, nehmen halt sozusagen so einen Beruf ein, der eigentlich früher nur sozusagen, wo man also auch in der wirklichen Gesellschaft nur Männern vorgehalten war. Also und auch jetzt zum Beispiel, wenn man Nilüfer Gül hat über die türkischen Islamisten geschrieben, die zwar ja auch alle unbedingt also Kopftuch tragen sollen und Kopftuch tragen wollen, aber die sozusagen schon für sich reklamieren, sozusagen so einen islamischen Feminismus, dass sie nämlich trotz ihrer, dass sie anders sind, sind sie gleich sozusagen. Und diese Idee der Gleichheit sozusagen ist schon auch in so diesem islamistischen Feminismus schon auch vorhanden. Also die Ausführungen waren halt relativ pauschal. Ja. Insofern also gibt es natürlich eine ganze Bandbreite von spezifischen Entwicklungen. Aber ist ja eine Unterstützung auch deines Arguments, weil es zeigt ja auch den modernen Charakter sozusagen, mit dem sozusagen das Geschlechterverhältnis im Islamismus behandelt wird. Weil da sozusagen das bürgerliche Gleichheitsideal da auch schon sozusagen vorgetragen wird. Ich denke, da gibt es natürlich also Entwicklungen, die, also wie du richtig sagst, also auf die Gleichstellung eigentlich hinweisen. Aber dennoch denke ich, dass man davon ausgehen muss, dass es halt, also ich habe jetzt den Fokus halt auf diese terroristischen Netzwerke gelegt. Ja. Und da ist es ja in der Regel eigentlich schon so, dass es halt männlich dominierte Kampfgemeinschaften sind. Also der Vielfalt der gesellschaftlichen Wirklichkeit in den sogenannten islamisch geprägten Ländern gibt es da natürlich schon eine Bandbreite von den Entwicklungen. Ich wollte vielleicht dazu was sagen, weil sich das mit meiner Frage, die ich habe, verbindet. Ich glaube nicht, dass es stimmt, diese Gleichsetzung. Also jetzt beim Iran weiß ich es zufällig, da ist es durchaus so, dass es auch eine rechtliche Ungleichstellung gibt. Also das heißt im Erbrecht. Natürlich werden Frauen dort gebraucht, wie in allen anderen Gesellschaften eben auch. Wenn die als Arbeitskräfte gebraucht werden, werden sie auch als Arbeitskräfte bedient. Daraus jetzt aber gleich eine Gleichstellung zu machen, das ist absurd. Das ist so ähnlich absurd wie natürlich auch in der Nazi-Szene gibt es auch Frauen, die sagen, ja, wir wollen es nicht auf Heil und Herr beschränken lassen, sondern wir wollen in dieser kämpferischen Bewegung, die der Nationalsozialismus darstellt, eine aktive Rolle spielen. Daraus jetzt gleich zur Schlussfolgerung, dass es sich da um eine Gleichberechtigung handeln würde, das ist falsch. Also vielleicht kommen Sie direkt von daher, dass das Recht sozusagen in der Scharia wurzelt, wo das sozusagen so festgeschrieben ist, aber trotzdem wird eine Idee zum Beispiel von beruflicher Gleichheit markiert. Also das Zivilrecht, das haben Sie sicher nicht ausgedacht, sondern das ist ja eine Überlieferung, die 1000 Jahre alt ist. das ist ja trotzdem Realität, deswegen kann ich nicht darstellen. Und meine Frage, die sich daran so ein bisschen anschließt, an dieses Statement ist, was mich verwundert hat an deinem Vortrag, jetzt gerade in der Diskussion, am Anfang auch nochmal aufkam, war, dass es manchmal so schien, als plädierst du für eine Gleichstellung. Also zu sagen, am Ende ist der Kapitalismus in seiner Entwicklung schuld. Da gibt es Verfallsprodukte und so richtig die politische Stoßrichtung deines Beitrags habe ich nicht verstanden, was uns das alles eigentlich sagen soll, was du vorgetragen hast. Dass die Islamisten schlimm sind, dass Bush schlimm ist, dass sie beide alle irgendwie das Allgemeininteresse vertreten, dass das nicht funktioniert und dass deswegen ist eigentlich auch so ein bisschen egal, auf welcher Seite man da steht oder man soll auf gar keiner Seite stehen oder. Ich habe es einfach nicht verstanden, was da deine Position ist und wollte das einmal fragen. Zunächst mal die Stoßrichtung, sage ich, den Islamismus historisch einzuordnen. In der Diskussion, also in dieser kulturalistisch aufgeladenen Diskussion also zwei Pole eigentlich formuliert werden. Also einerseits eben diese vermeintliche Rückständigkeit des Islam und andererseits also die Vollständigkeit also der bürgerlichen Gesellschaft. Und meine Kritik richtet sich Ausführungen richten sich vor allem also auf die Historisierung des Islam selber, ohne jetzt gleich einen bestimmten Standpunkt festlegen zu wollen. Ich halte es für notwendig, eigentlich durch die Kritik des Islamismus die bürgerlichen Formen selber zu kritisieren. Auf dem russischen Standpunkt gleich der bürgerlichen Form zu stehen. In dem Zusammenhang, was mich da verwundert, wenn wir jetzt ohne alles gleichsetzen zu wollen, ja, aber Nationalsozialismus würdest du ja wahrscheinlich eher ähnlich interpretieren, zu sagen, auch das hat was mit den bürgerlichen Formen zu tun, das ist nicht irgendwie der Rückfall ins Mittelalter, sondern das ist eine moderne Form der Krisenbewältigung gewesen. Trotzdem würdest du so nicht sagen, da kann man gleichgültig dem gegenüberstehen, ob jetzt Nationalsozialismus oder bürgerliche Gesellschaft herrscht. Das scheint mir ein Problem der Position bei Krisis zu sein, dass es immer diese Tendenz gibt, zu sagen, am Ende ist der Kapitalismus schuld. Aber was bedeutet das in diesen konkreten Auseinandersetzungen? Also ich nehme dich jetzt als Vertreter. Ja. Da spielt natürlich der Hintergrund, also die Analyse, sicher eine bestimmte Rolle, also was die Krisenentwicklung des Kapitalismus insgesamt angeht. Also einerseits also die historische Durchsetzung in modernen Formen, also in Form von Nationalstaatlichkeit jetzt also auf dieses das Thema bezogen, also Durchsetzung eigentlich der Rechtsform. Und gleichzeitig eigentlich die Fokussierung eigentlich auf oder die Analyse eigentlich einer Krisenentwicklung. Also einerseits die Durchsetzung dieser Formen und andererseits eigentlich auch ein gesellschaftlicher Verfall dieser Formen. Und was jetzt den Nationalsozialismus angeht, kann man natürlich also eher noch eine Differenz aufmachen. Den Standpunkt der bürgerlichen Form angeht. Also bürgerliche Form ist in der Entwicklung der bürgerlichen Form ist natürlich der Faschismus ausgehend. Aber da würde ich also schon eine Differenz machen zu der Entwicklung des Islamismus und zum Nationalsozialismus. Weil wir uns eigentlich in einer Entwicklung befinden, in diese bürgerlichen Formen selber. Das ist ja eigentlich ein Ausdruck des Zerfalls der bürgerlichen Formen und der Reaktionsbildung darauf. Und da hast du ja eigentlich ein gewisses Problem da, weil sich also diese bürgerlichen Formen ja selber eigentlich ja dann kulturalistisch definieren. Ich weiß nicht, ob die Buch in den Beitrag. Ich wollte noch fragen, was wir, also was Marxisten dagegen tun in den Ländern. Und zwar, vielleicht die Leute für den Marxismus zurückbinden und nicht in der Rück. Also, es ist zwar aus dem Zustand des Nationalismus entstanden, aber trotzdem ist es für mich so etwas wie etwas Zurückgehendes, das Element. Jetzt müssen wir uns wieder mehr der Religion zuwenden und so weiter und so fort. Was kann man da entgegensetzen? Also, was kann man den Ländern entgegensetzen? Was meinst du jetzt also in den... Dass man die Leute sagt, vielleicht seht doch mal wirklich eure wirklichen Bedürfnisse sagen und so und folgt über diesen Führern und dass dann aber herauskommt, ist ja tatsächlich wieder noch andere Unterdrückung des Menschen und dass man dann sagt, wir wollen euch befreien und guck mal, was da steht. Also zunächst mal geht's halt um eine adäquate Analyse, denke ich mal, der gesellschaftlichen Verhältnisse und um eine Zielperspektive zu entwickeln, also die sich eben kritisch eigentlich mit diesen bürgerlichen Formen auseinandersetzt. Also speziell, was ich jetzt da halt präsentiert habe, also die Frage der Vermittlung über Recht, also die Frage der Rechtsform und daran anschließend natürlich also wie eine befreite Gesellschaft, die nicht diesen abstrakten Herrschaftszusammenhang von Ware und Arbeit und Recht konstituiert, wie die denkbar ist. Aber dafür ist natürlich halt zunächst mal also eine Analyse dieser herrschenden Verhältnisse nötig. Also mich würde noch mal interessieren, quasi, also wenn du das Konzept sprichst als reaktionspolitischen Islam auf die Krise spätkapitalistischer Verhältnisse, also ob du dieses Konzept oder wie du es einordnest, auch in einem Zusammenhang in Nationen oder in Staaten oder Gemeinschaften, die eigentlich von ihrer sogenannten gesellschaftlichen Modernisierung, von dem Stand her sozusagen, nicht an diesem Punkt gewesen wären. Also die beispielsweise auch keine Entwicklungsdiktaturen der 70er oder 80er Jahre in dem Ausmaß durchlaufen haben. Und also quasi, um zu sehen, kann man den politischen Islam wirklich als nicht nur regressiv beurteilen, sondern als eine logische sozusagen Entwicklung aus der Krise des kapitalistischen Systems, während dann eben noch pluralistische Reaktionen oder eben noch in der politische Ethnizität ja vom Konzept her eigentlich nochmal was anderes beinhalten würde, nämlich doch ein größeres Maß an Regression auf Identitätsbezüge, die eben dann vielleicht zur Verfügung stehen, im Gegensatz zum politischen Identitätsbezug. Also, weil ich dich verstehe, wäre der Rückgriff auf den politischen Islam ja vom Prinzip ein strategisches Projekt. Während dann, wenn man das noch in andere Zusammenhänge weltweit ansetzen würde, sozusagen so eine Repression auf eher ethnische Bezüge sozusagen ja dann wieder konzeptualisiert werden müsste als nicht politisches Projekt. Keine Reaktion auf eine Krise beispielsweise. Und da würde mich also quasi interessieren, wenn das deutlich ist, was mich da interessiert, wie ihr das einordnen würdet auch nochmal. Also nicht nur bezogen eben auf die politischen Islam. Ich weiß nicht so genau. Also für mich hat sich das jetzt bei euch so angehört, dass quasi der politische Islam ja sozusagen gar kein richtig regressives Element hat. Also quasi der Versuch, wenn man es mal gegen Huntington abgrenzen würde, der essentialistisch denkt und sagt, das ist der Rückbezug auf eine sehr vormoderne Formgesellschaft und Vororganisation, auch als Krisenmoment. Huntington ist ja auch Modernisierungstheoretiker gewesen ursprünglich, aber er essentialisiert das jetzt natürlich historisch. Und wie ich euch verstanden habe, allerdings sagt ihr ja, es ist eine ganz klassische Ansicht, relativ unspektakuläre, analytisch gesehen, Reaktion auf die Krise des Entwicklungsstaates der 60er und 70er Jahre, im arabischen Raum beispielsweise. Und dann werden aber sowas wie Ethno-Pluralismus, also Rückregression in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen, dependenztheoretisch beispielsweise, gibt es natürlich auch Bezugsgrößen auf eine Krisenreaktion im Zentrum sozusagen, gäbe es auch, weil es hätte eine andere Qualität, weil es kein politisches Projekt ist, als Realisierung auf die Krise des Kapitalismus. Ja. Also weil schon Jedi Rede war, versuche ich mal für ihn zu antworten. Ich komme davon aus, dass er eben sich denkt. Mir ist nicht so ganz klar, was da Regressionsbegriff auf was der abhielt. Heißt es jetzt Regression im Sinn von anti-emanzipativ oder regressiv im Sinn Zurückkehr zu vorbedachten Verhältnissen? Vom Prinzip beides, weil ich glaube, die Begrifflichkeiten vielleicht auch nicht mehr so nicht, dann wenn wir diskutieren, noch nicht scharf genug sind. Ja. Und beim Kalle ist es in Zahnkort auch getrennt. Also er sagt, hier passiert etwas, wo der Allgemeinheitsstandpunkt sich ablöst von der klassischen Form des Nationalstaats, von unabhängig wird und jetzt eben in Bezug auf Gott rein verlegt wird. Das ist einerseits quasi eine Übergipfelung eigentlich des Allgemeinheitsstandpunkts, weil jetzt bezieht er sich nicht mehr auf ein nationales Territorium oder sowas, sondern eigentlich auf die Welt. Jeder hat ja könnte seine Beziehung zu Gott haben. Die Idealvorstellung wäre eigentlich eine die weltumspannende, wenn alle Moslems geworden sind, Allgemeinheit. Nur diese Allgemeinheit hat eigentlich sich gleichzeitig entkoppelt von dem, was der Staat mal gemacht hat, nämlich auch die Reproduktionsbedingungen herzustellen, hier der Gesamtkapitalist zu sein. Es ist rein irrationale Allgemeinheit. Also insofern ist es regressiv im Sinn dieser Qualität der Beziehung, also es ist eine Modernisierungsschub quasi, in dem es plötzlich auf die globale Ebene springt, aber wo der Inhalt, der früher da war, nicht mehr existiert. Also das ist auf der ideologischen Ebene eigentlich relativ analog zum Übergang zum Neoliberalismus, die Etatisierung staatlich. Wir vereinigen uns jetzt auch nur noch im Kopf, nur noch ideologisch, nicht mehr, indem alle Menschen integriert werden in eine national formierte Arbeitsgesellschaft, Arbeit der Stirn und Faust, wie es im Nationalsozialismus war, sondern die Ebene bricht völlig weg und wir vereinigen uns eigentlich nur noch dazu, uns mit anderen Religionen zu massakrieren, also jetzt, wenn man die Netzwerke nimmt, wo auch dieser Allgemeinheitsstandpunkt eben Protestgeform annimmt, wo der seine praktische Verwirklichung dann noch im eigenen Netzwerk hat, nicht mehr, wie es eben beim Nationalstaat war, der Anspruch zumindest für eine Nation zu sprechen. Also, zum Verselbstständigung eines Moments der bürgerlichen Gesellschaft passiert, das durchdreht gegenüber dem Rest der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist eine andere Qualität von Regression als eine Regression, die, jetzt fallen wir zurück in die Vormoderne. Also was für mich, wenn ich es ein bisschen verstehe, dann mache ich nochmal so, also die Zielrichtung wäre quasi eher zu sagen, ist es an sich ein fast schon progressives Projekt der Neudefinition sozusagen zur Neudefinition. Ja, aber progressiv im irrsinnigen Sinne. Progressiv im irrsinnigen Sinne. Ja, also ihr wertet das schon, also das ist mir schon klar, dass es nicht für euch progressiv ist, aber vom Prinzip her, als ihr würdet schon klar trennen und sagen, es ist nicht eine Regression, ein Zufall auf mittelalterliche, vormoderne Formen, sondern also es hat eine Modernität natürlich auch, weil es ein politisches Projekt ist. Es ist nicht ein religiöses Projekt, also wie ihr das ja quasi fasst. Ja, also es ist bezogen auf die Politik, beziehungsweise auf das Recht. Und der Hintergrund ist natürlich, also die was der Fritz jetzt gerade schon angesprochen hat, also die Frage der Reichtumsproduktion war ja eigentlich, also in dem klassischen Sinne, also die Sphäre der Staatlichkeit, der Staat selber, die Bedingung ersetzt, also für so eine nationalstaatliche abstrakte Reichtumsproduktion. Und der Zusammenhang ist eigentlich auf der Ebene, auf der ich das jetzt da versucht habe abzuhandeln, quasi die Krise eigentlich dieser abstrakten Reichtumsproduktion einerseits und andererseits eigentlich die Durchsetzung dieser modernen Beziehungsform, nämlich der abstrakt Einzelnen, bezogen auf diese abstrakte Allgemeinheit. Und sozusagen nachzuzeichnen, was spezifisch jetzt in diesem Kontext dieser Bewegung, also von Kolonialismus, Antikolonialismus, Scheitern dieser nachholenden Modernisierung, also das Scheitern eigentlich der Grundlagen dieser abstrakten Reichtumsproduktion, sich doch diese Beziehungsform, die Modernisierung letztendlich durchgesetzt hat, also noch doch noch tradiert. Allerdings halt, also ich habe es jetzt halt also rein auf dieser Ebene zwar ein paar Bezüge versucht herzustellen, was jetzt also diese Inhalte oder die Identitäten, die auch damit verbunden sind. Also das war jetzt natürlich also auf einer rationalen Ebene, also die Zusammenfassung der vereinzelten Einzelnen zu dieser abstrakten Allgemeinheit. Aber gleichzeitig ist natürlich also damit verbunden, also gerade im Krisenprozess, also ein Durchdrehen auch oder eine Verschärfung eigentlich von Realitätskonstruktionen und Irrationalismen. Sehe ich das richtig, dass zurzeit dann keine Fragen mehr sind? Alle sind nicht so glücklich und zufrieden, das geklärt. Also würde ich sagen, 13.30 Uhr, ich glaube, es gibt jetzt gleich ein Mittagessen. Ich danke euch, dass ihr alle da wart und wünsche euch noch viel Freude.